Die Teilnehmer des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas sahen sich am 22. Oktober im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang den Dokumentarfilm für die Einleitung einer großen Blütezeit der Revolution an. Dabei waren Choi-ryong-hae, stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, und die Funktionäre des Setka der Partei und der betreffenden Bereiche zugegen.